Nach Liebe sich sehnt, drum hab ich die Blumen so gern. Und wenn mich das Leben auch noch so verwöhnt, ich habe die Blumen so gern. Blumen wird man nie verschenken, ohne etwas Liebes zu denken. Ich habe ein Herz, das nach Liebe sich sehnt, drum hab ich die Blumen so gern.